bewache deine Träume und gebe auf dich Acht. Alle Sorgen sind vergessen, wenn du nur einmal lachst. Deine Augen sind wie Spiegel, ich seh mich selbst darin. Seit du da bist, hat mein Leben auch an dunklen Tagen einen Sinn. Du bist mehr, so viel mehr, viel mehr Teil von mir. Tag für Tag, Nacht für Nacht triffst du mich mitten in mein Mutterherz wie ein Sonnenstrahl im März. Bau behutsam an der Zukunft, die Golden vor dir liegt. Wenn du einschläfst, wenn du aufwachst, weil ich dich unendlich lieb. Vielleicht weißt du mal nicht weiter, dann frag mich ruhig, was nun. Denn ich würde für dich sterben, würde einfach alles für dich tun. Du bist mehr, du bist mehr, so viel mehr. Ich mir.